find us. We save our souls. We save our lives. The workers are my friends. The workers are my enemies. The workers are my friends. The workers are my enemies. Jumping out of the window. Landing is not the best. The brain is dead. On the flight. The workers are my friends. The workers are my enemies. The workers are my friends. The workers are my enemies. Auf. Wenn Sie sich bücken müssen, wollen wir uns nicht mehr nach vorne bücken, sondern in die Hocke gehen. Dadurch machen wir den Beckenboden elastisch und nachgiebig. Die Beine stehen in Grätstellung, die Füße gerade ausgerichtet, die Knie werden nach außen gedrängt, Sie federn in die Hocke, das Gesäß soll fast die Fersen berühren. Geht auf Gespensterjagd.